Guten Morgen und das schöne neue Jahr, habe ich eben vergessen. Freue mich, Sie zu sehen. Knüpfen wir wieder an eigentlich die vorvorletzte Vorlesung, wir haben in der letzten vor Weihnachten diskutiert, an unseren Freud, um den es in dieser und in der kommenden Vorlesung nochmal gehen wird. Und danach verlassen wir Freud dann wieder und arbeiten uns weiter in die gegenwärtige Diskussion hinein. Der Traum ist ein Erinnern. Er reproduziert alte und neue Tageseindrücke, reproduziert also, und er reproduziert ausschließlich erlebtes Material. Dies war Sigmund Freuds traumtheoretische Ausgangsannahme in den ersten Kapiteln seines berühmten Buches Die Traumdeutung aus dem Jahre 1900 gewesen. Wie wir schon wissen, hat diese Ansicht, der Traum reproduziert ausschließlich Erlebtes, er ist in dem Sinne nicht originell, in dem Sinne, dass nichts Neues drin vorkommt, die hat eine durchaus lange Tradition, diese traumtheoretische Grundthese. Darüber hinaus aber, und mit dieser starken These, steigt Freud dann auf seine ganz eigene Weise tiefer in die Traumproblematik ein, sei nach Freud Wunscherfüllung der Sinn eines jeden Traums. Wir werden im Weiteren sehen, dass diese These nicht nur einfach eine theoretische Vermutung unter anderen theoretischen Vermutungen darstellt, sondern eigentlich die zentrale Voraussetzung für Freuds praktische Verfahren der Entschlüsselung der Träume seiner Patienten und auch seiner eigenen Träume, mit denen er ja in seinem Buch arbeitet, bildet. Unter der Voraussetzung, dass die Träume eigentlich, aber eben auf näher zu klärende Weise getarnte oder verdeckte, nicht sofort erkennbare Wunscherfüllungen sind, lassen sich die unsinnigen Elemente, die der Traum scheinbar wild kombiniert, als durchaus sinnvoll zueinander geordnete Teilstücke oder Motive lesen. Unter dieser Voraussetzung, eben dass Träume Wunscherfüllungen sind, immer Wunscherfüllungen sind, tritt so etwas wie ein versteckter Traumgedanke zutage. Und Traumgedanke ist tatsächlich das Wort, das Freud hier verwendet. Sie erinnern sich, welcher Traumgedanke, beziehungsweise richtig Traumgedanken, etwa jener in der letzten Vorlesung, also in der vorletzten Vorlesung vor Weihnachten besprochene und von Freud selbst so ausführlich durchgearbeitete Traum von Irmas Injektion enthalten hatte. Da war als ein Traumgedanke die Sorge, am schlechten Zustand seiner Patientin schuld zu sein, das ambitionierte Misstrauen gegenüber seinen Kollegen war da, die der Traum nämlich uns als die schlechteren, möglicherweise sogar fahrlässigen Ärzte hingestellt hatte. Dann war da eine erkennbare Rechthaberei bezüglich der eigenen Methodik und ein Bedürfnis, sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen. Das waren so die Motive oder Traumgedanken, die dieser Traum, dieser merkwürdige Traum von Irmas Injektion offenbarte. An diesem Traum haben wir auch genauer das Verfahren gesehen, das Freud vorschlägt, um diesen Sinn eines Traums unterhalb der bizarren Oberfläche auf die Spur zu kommen. Oder eben genauer der Art und Weise, in der der Traum hier einer versteckten Wunschökonomie gehorcht, wenn er seine Bilder kombiniert und in der er dann eben stets auf gewisse Weise Erfüllungen, Befriedigendes bietet. Freud entziffert nämlich, das hatten wir gesehen, die Traumsequenz. Er untersucht sie also Element für Element und er lässt zu jedem Element seine eigenen Assoziationen frei spielen. Ich zitiere ein Stück als Beispiel, jetzt nochmal bezogen auf diesen Traum von Irmas Injektion. Einfach um dieses Verfahren, da muss man jetzt mal länger zitieren. Was heißt Assoziation? Wie funktioniert das, um das mal vorzuführen? Eine Passage in dem Traum hatte gelautet, ich zitiere, ich nehme Sie, also Irma, das ist eine Patientin von Freud, die früher tatsächlich und jetzt auch im Traum über Schmerzen geklagt hat, ich nehme Sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals. Dabei zeigt sie etwas Sträuben, wie die Frauen, die ein künstliches Gebiss tragen. Ich denke mir, sie hat es doch nicht nötig. Der Mund geht dann auch gut auf und ich finde rechts einen großen weißen Fleck und anderwärts sehe ich an merkwürdigen, krausen Gebilden, die offenbar den Nasenmuscheln nachgebildet sind, ausgedehnte, weißgraue Schorfe. Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt und bestätigt. Zitat Ende. Also dieser kurze, dichte Plot sozusagen ist der Trauminhalt, so wie Freud ihn zunächst mal hinstellt, referiert, protokolliert sozusagen. Und dann schließt er folgende längere Deutungspassagen an dieses Traumstück an. Und da zitiere ich jetzt auch nochmal relativ ausführlich, ein bisschen gekürzt, aber im Prinzip relativ ausführlich, um Ihnen zu zeigen, wie dieses Assoziationsverfahren in der Praxis von Freud wohl gedacht ist. Bei Irma, das ist seine erste Überlegung, hatte ich niemals Anlass, die Mundhöhle zu inspizieren. Der Vorgang im Traum erinnert mich an die vor einiger Zeit vorgenommene Untersuchung einer Gouvernante, die zunächst den Eindruck von jugendlicher Schönheit gemacht hatte, beim Öffnen des Mundes aber gewisse Anstalten traf, um ihr Gebiss zu verbergen. An diesen Fall knüpfen sich andere Erinnerungen an ärztliche Untersuchungen. Sie hatte es doch nicht nötig, also das erste Teilelement der Szene sozusagen. Sie hatte es doch nicht nötig, ist wohl ein Kompliment für Irma. Ist jetzt immer Zitat Freud. Ich vermute aber noch eine andere Bedeutung. Man fühlt es bei aufmerksamer Analyse, ob man die zu erwartenden Hintergedanken erschöpft hat oder nicht. Die Art, wie Irma am Fenster sitzt, erinnert mich plötzlich an ein anderes Erlebnis. Irma besitzt eine intime Freundin, die ich sehr hoch schätze. Als ich eines Abends bei ihr einen Besuch machte, fand ich sie in der im Traum reproduzierten Situation beim Fenster. Jetzt fällt mir ein, dass ich in den letzten Monaten allen Grund bekommen habe, von dieser anderen Dame anzunehmen, sie sei ebenfalls hysterisch. Was aber weiß ich von ihr? Gerade, dass sie an hysterischen Würgen leidet, wie meine Irma im Traum. Ich habe also im Traum meine Patientin durch ihre Freundin ersetzt. Jetzt erinnere ich mich, ich habe oft mit der Vermutung gespielt, diese Dame könne mich gleichfalls in Anspruch nehmen, sie von ihren Symptomen zu befreien. Ich hielt es dann aber selbst für unwahrscheinlich, denn sie ist von sehr zurückhaltender Natur. Sie sträubt sich, nächstes Element also, wie der Traum zeigt. Eine andere Erklärung wäre, dass sie es nicht nötig hat, noch einmal das vorige Element. Sie hat sich bisher wirklich stark genug gezeigt, ihre Zustände ohne fremde Hilfe zu beherrschen. Nun sind nur noch einige Züge übrig in dem Traum, die ich weder bei Irma noch bei ihrer Freundin unterbringen kann. Die falschen Zähne, nächstes Element, führten mich auf jene Gouvernante. Dann fällt mir aber eine andere Person ein, auf welche jene Züge anspielen könnten. Sie ist gleichfalls nicht meine Patientin und ich möchte sie nicht zur Patientin haben, da ich gemerkt habe, dass sie sich vor mir geniert und ich sie für keine gefügige Kranke halte. Ich habe also meine Patientin Irma mit zwei anderen Personen verglichen, die sich gleichfalls der Behandlung sträuben würden. Was kann es für einen Sinn haben, dass ich sie im Traum mit ihrer Freundin vertauscht habe? Etwa, dass ich sie vertauschen möchte. Die andere erweckt entweder bei mir stärkere Sympathien oder ich habe eine höhere Meinung von ihrer Intelligenz. Ich halte nämlich Irma für unklug, weil sie meine Lösung, die Therapie nämlich, weil sie meine Lösung nicht akzeptiert. Die andere wäre klüger, würde also eher nachgeben. Sie sehen, da geht das Detail der Deutung schon in die Richtung, er entschuldet sich selbst, Irma ist schuld, sie ist, ja. Nächstes Traumelement, der Mund geht dann auch gut auf. Sie würde mehr erzählen als Irma. Soweit das erste Stück dieser Assoziationsarbeit, die auf den Hintersinn des Traums hinführt. Ich überspringe jetzt in der Traumdeutung im Text Freuds das Stück der Analyse, das sich auf die Elemente im Hals ein weißer Fleck und verschorfte Nasenmuscheln bezieht und zitiere noch Freuds Deutung des letzten Elements im Rahmen des zitierten Traumausschnitts, das da hieß: Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt. Freud wieder, Zitat. Das entspräche einfach der Stellung, die M unter uns, den anderen Ärzten auch, einnahm. Aber das schnell, ich rufe schnell Dr. M hinzu, ist auffällig genug, um eine besondere Erklärung zu fordern. Es erinnert mich an ein trauriges ärztliches Erlebnis. Ich hatte einmal durch die fortgesetzte Ordination eines Mittels, welches damals noch als harmlos galt, Sulfonal, eine schwere Intoxikation bei einer Kranken hervorgerufen, Intoxikation, Vergiftung. Und wandte mich dann eiligst an den erfahrenen älteren Kollegen um Beistand. Dass ich diesen Fall wirklich im Auge habe, wird durch einen Nebenumstand erhärtet. Die Kranke, welche damals der Intoxikation erlag, führte denselben Namen wie meine ältere Tochter. Ich hatte bis jetzt nie daran gedacht. Jetzt kommt es mir beinahe wie eine Schicksalsvergeltung vor. Als sollte sich die Ersetzung der Personen in einem anderen Sinne fortsetzen. Diese Mathilde für jene Mathilde. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Es ist, als ob ich alle Gelegenheiten hervorsuchte, aus denen ich mir den Vorwurf mangelnder ärztlicher Gewissenhaftigkeit machen kann. Zitat Ende. Sie sehen, darauf kam es jetzt an, wie Freud die Elemente nacheinander abschreitet und der Reihe nach jeweils streng dieser Maxime des assoziativen Erinnerns folgend und dann dieses, ist es schon ausgedeutet, steckt da noch, ist es noch irgendwie rätselvoll, also schnell zum Beispiel, sticht hervor, erfordert weitere Deutung, dem also nachgehend, möglichst redlich, diese Regung. Sie sehen, wir da der Reihe nach, sozusagen nach dieser Maxime, was fällt mir dazu ein? Die jeweils nächsten Elemente mit Blick auf die betrachteten Elemente interpretiert. Die einzelnen Momente ergeben so nach und nach additiv so etwas wie einen Zusammenhang, der sich auch jeweils verdichtet im Blick auf das, was schon gedeutet ist. Einiges kam ja mehrfach vor, also beispielsweise das mit den Zähnen, dieses Element, fällt ihm am Anfang schon was zu ein und später ergänzt sich da noch was. Nach und nach entsteht so etwas wie ein Satz oder eine textförmige Struktur aus diesem Traumgebilde. Dass Freuds Traumdeutung dem Modell der Lesbarmachung von Buchstaben, vielleicht Hieroglyphen oder Worten und deren Zusammensetzung zu setzen, zumindest ähnelt, ist in der Literatur schon oft bemerkt worden. Der Traum bewege sich in einem Schriftwald fort. Daher sei die Traumdeutung zunächst eine Lektüre und Entzifferung. Dieser schöne Vergleich, Schriftwald, eine unbekannte Schrift sozusagen, die man lesbar machen muss, der stammt von Jacques Derrida, einem berühmten Freud-Interpreten der 1970er Jahre. Freud selbst hat viele Vergleiche gefunden für sein Verfahren. Er hat es unter anderem aber auch als Übersetzung bezeichnet, in dem Sinne, dass wir die unbekannte Sprache des Traumes in unsere sinnvolle Sprache übersetzen müssen. Und auch da etwas vorgehen wie Übersetzer, also jeweils Stück für Stück, sozusagen Phrasen bildend. Freud hat die vielen Parallelen der Traumdeutung zur Schriftdeutung nicht explizit ausführlicher reflektiert. Vielmehr hatte ich auf der anderen Seite auch schon erwähnt, dass er die Traumanlagen auch als Bilder bezeichnet. Folgt man diesem zweiten, von ihm stärker explizit verwendeten Modell, nicht der Schrift und des Textförmigen, sondern des Bildes, dann wären die Traumelemente eher als Bildelemente zu betrachten, etwa wie die lokalen Figuren in einem großen Tableau, die man auch einzeln ansehen und sozusagen rauszoomen und tiefenscharf machen kann. Oder die einzelnen Traumelemente wären so etwas wie Komponenten einer Szene, die auf der Bühne stattfindet. Ganz sicher ist die Rede von den Bildern oder der Szene aber, wie auch die Idee der Hieroglyphen oder Bilderschrift, in der sich die Traumgedanken äußern, nicht einfach wörtlich zu nehmen. Es hat eher einen metaphorischen Sinn, die Mechanismen des Traumausdrucks als so etwas wie eine Sprache zu beschreiben. Aber ein vollständig metaphorischer sind, ist es eben auch nicht. Sie merken, dass das Verfahren in diese Richtung tendiert. Freud entdeckt damit also so etwas wie eine, jetzt nicht bruchlos als rationale Sprache, gerade nicht begreifbare Angelegenheit, aber so etwas wie eine genuine Leibsprache, könnte man sagen. Eine Sprache des Unwillkürlichen, die dem Leib und der Seele oder Leib, Seele und Geist in einer archaisch ungetrennten Weise zukommen. Der Traum hat, auch in diese Richtung geht auch dieser andere Begriff, den wir schon gehört haben, der Traum hat genuin Gedanken, die sich uns in dieser bizarren Ausdruckssprache nächtens sozusagen einschreiben. Kraft einer eigentümlichen Gestaltungskraft, ja eines regelrechten Gestaltungswillens, der uns da nachts innezuwohnen scheint. Faszinierend ist dabei sowohl die schöpferische Freiheit, die Originalität, trotz der Verwendung von vertrautem Material, die Originalität, als auch die schöpferische Unverschämtheit des Traums. Der Traum erweist sich als die Grenzen von Darstellungsformen souverän überspringender, sozusagen genialisch-schöpferischer Ausdruckskünstler, der quer durch Schrifthaftes und Bildhaftes hindurchtollt. Und dann gibt es ja da noch weitere Momente, die der Traum ebenfalls potenziell ins Bedeutsame wendet. Denken Sie etwa an die Spiele mit Lautmalereien und Buchstabenverdrehungen. In solchen Fällen versteckt der Traumgedanke sich gleichsam in einem Rebus, in einem Buchstabenrätsel, oder er kann auch Zahlen oder Ähnliches hintereinander reihen. Etwa bis zu diesem Punkt, allerdings hatte ich das in der vorletzten Vorlesung sehr viel knapper erläutert, etwa bis zu diesem Punkt waren wir beim letzten Mal gekommen. Ich möchte nun heute zeigen, dass wir mit diesem ersten Einblick nur quasi die Spitze des Eisbergs der Psychoanalyse und ihrer Traumtheorie vor sich haben. Denn es ist mindestens dreierlei mit diesem Grundmodell, so wie wir es bis jetzt betrachtet haben, überhaupt noch nicht klar. Nämlich erstens, inwiefern ist denn der Traum nun tatsächlich, so wie er da daherkommt, eine Wunscherfüllung? Und vor allem, wenn er eine ist, warum ist er das dann nicht offenkundig? Warum nimmt er diese Umwege über bizarre oder vielleicht sogar richtig unangenehme Elemente? Die Frage kam ja schon nach dem Albtraum. Warum also versteckt der Traum und warum versteckt er in dieser Form seinen Sinn? Zweitens, wie genau macht der Traum das, was er tut? Also wie kommen diese einzelnen Traumkreationen aus Freuds Sicht denn nun tatsächlich technisch gesehen sozusagen zustande? Wie sind Träume verfertigt? Diese Frage ist ja auch extrem wichtig für die Frage, wie kann man sie hinreichend verlässlich entziffern? Was für Mechanismen sind da am Werk? Und dritte Frage, wie und mit welchen Effekten genau erlaubt das Traumleben dem Analytiker, in das Gefüge einer neurotischen Erkrankung zu intervenieren? Also, Vorfrage, was wäre denn letztlich wohl der Nutzen, die heilsame Funktion der Arbeit am Traum im Falle einer Neurose oder vielleicht auch die heilsame Funktion des Traums für den Gesunden? Spätestens mit diesem letzten, mit dem dritten Punkt stellt sich auch die für uns aus unserer philosophischen Perspektive ja letztlich interessante Frage, wie bezieht denn nun Freud als Erfinder einer wissenschaftlichen Traumdeutung und einer wissenschaftlich gegründeten therapeutischen Arbeit mit dem Traum, wie bezieht dieser Freud Stellung in der Frage nach dem Verhältnis von Traum und Wirklichkeit? Das Träumen ist aus Freuds Sicht ein voll wichtiger psychischer Akt. Das hatte ich schon herausgestellt und eben auf diesen Punkt müssen wir auch noch einmal gründlicher zurückkommen. Was heißt denn das jetzt? Die Traumbilder haben einen strategischen Sinn. Sie sind unbewusst, ungewollte, aber doch irgendwie auch gewollte und eben reale Handlungen des Subjekts. Es gibt da also wohl aus Freuds Sicht einen gewissen Realismus des Traums. Auch wenn der Traum diese radikal individuelle, diese individualsprachliche oder individualmnemonische, also Rückerinnerungshervorbringung ist. Dieses Problem müssen wir also letzten Endes noch in Ruhe besichtigen. Wie verhält es sich in Freuds Modell des Seelenlebens mit der Frage von Traum und Realität? Die letzte Frage ist die weitestgehende. Die sollten wir stellen, aber erst nachdem wir uns heute diese Sache mit der Wunscherfüllung näher angesehen haben und auch die Frage nach den genaueren Entstehungs- und Gestaltungsmechanismen, mit denen der Traum operiert, noch einmal vorgenommen haben. Erste Frage also, inwiefern kann man diese These verstehen, dass der Traum Wunscherfüllung ist? Wie wir schon in der letzten Vorlesung gesehen haben, unterscheidet Freud ähnlich wie Artemidor diejenigen selteneren Träume, die sich unmittelbar als Wunscherfüllung zu erkennen geben, vor allem Kinderträumen so, von denjenigen viel häufigeren, und das Beispiel von Irmas Injektion ist ein solches Beispiel, die ihren Wunscherfüllungscharakter entstellen. In denen also ein manifester, wirrer Trauminhalt und ein latenter, erst durch die Deutung erkennbarer, bezogen auf unbewusste Wünsche, durchaus dann aber sinnvoll erscheinender Traumgedanke auseinandertreten. Woher rührt nun aber diese Entstellung? Oder vorsichtiger gefragt, wer oder was entstellt denn da? Oder mit Freud gesprochen, wozu bedarf es überhaupt der Deutung? Warum sagt der Traum nicht direkt, was er bedeutet? Es ist jedenfalls nicht Unvermögen oder sonst irgendein Defizit, das den Traum entstellt, betont Freud. Sie erinnern sich, das hat er ja schon ganz früh festgestellt, vergessen oder irgendwas in der Art ist es nicht, was da am Werke ist. Vielmehr deutet die Tatsache, dass die Wunscherfüllung im Traum gar nicht mehr offenbar wird, darauf hin, dass der Traum tatsächlich sich verstellen muss, und zwar, weil gegen die unverstellte Form der Wunschäußerung eine innere Abwehr existiert. Wir träumen etwa manifest zärtliche Gedanken, obwohl wir im Grunde dahinter, analysieren wir die Sache näher, als das eigentliche Motiv des Traums einen ganz anderen Traumgedanken entdecken können, etwa Vorwürfe und Schmähungen, die wir eigentlich richten gegen die Person, der sich diese zärtlichen Gedanken im Traum zuwenden. Die These von Freud ist, diese Verkleidung hat etwas zu tun mit der psychischen Abwehr gegen das, was der Wunsch eigentlich sagen will. Also beispielsweise jetzt diese eigentlich aggressiven Regungen gegenüber denjenigen, den wir dann doch im Zusammenhang mit zärtlichen Gedanken träumen. Wir dürfen nicht aggressiv sein. Wir haben diese Abwehr gegen diese direkte Regung der unfreundlichen Emotionen. Freud bringt nun zu diesem Abwehrphänomen einen Vergleich. Zitat: Wo findet man im sozialen Leben eine ähnliche Entstellung eines psychischen Akts? Nur dort, wo es sich um zwei Personen handelt, von denen die eine gewisse Macht besitzt, die zweite wegen dieser Macht Rücksicht zu nehmen hat. Diese zweite Person entstellt dann ihre psychischen Akte oder wie wir auch sagen können, sie verstellt sich. In einer ähnlichen Lage, schreibt Freud weiter, befindet sich der politische Schriftsteller, der den Machthabern unangenehme Wahrheiten zu sagen hat. Wenn er sie unverhohlen sagt, wird der Machthaber seine Äußerungen unterdrücken. Nachträglich, wenn es sich um mündliche Äußerungen handelt, präventiv, wenn sie auf dem Wege des Drucks kundgegeben werden sollen. Der Schriftsteller hat die Zensur zu fürchten. Er ermäßigt und entstellt darum den Ausdruck seiner Meinung. Je nach der Stärke und Empfindlichkeit dieser Zensur sieht er sich genötigt, entweder bloß gewisse Formen des Angriffs einzuhalten oder in Anspielungen, anstatt in direkten Beziehungen zu reden. Oder er muss seine anstößige Mitteilung hinter einer harmlos erscheinenden Bekleidung verbergen. Er darf zum Beispiel von Vorfällen zwischen zwei Mandarinen im Reich der Mitte erzählen, während er die Beamten des Vaterlandes vor Augen hat. Je strenger die Zensur waltet, desto weitgehender wird die Verkleidung, desto witziger oft die Mittel, welche den Leser auf die Spur der eigentlichen Bedeutung leiten. Die bis ins Einzelne durchzuführende Übereinstimmung zwischen den Phänomenen der Zäsur und denen der Traumentstellung gibt uns die Berechtigung, ähnliche Bedingungen für beide vorauszusetzen. Ende des Zitats. Damit haben wir einen weiteren zentralen Gedankenschritt Freuds vor uns. In der Diskussion ist das Stichwort ja schon gefallen. Die merkwürdige, manifeste Gestalt des Traums zeigt uns, dass hier eine Macht am Werk ist, die den an sich sinnvollen, deutlichen Traumgedanken sozusagen zum listigen, strategischen Verdecken im Hinblick auf einen Zensurvorgang zwingt. Der Traum äußert sich tatsächlich wie der politische Schriftsteller unter dem Druck der Zensur. Und wer ist der Zensor? Freud zufolge kann es sich nur um die Instanz handeln, die den Zugang von etwas hinein in unser Bewusstsein regelt. Die große, die Fülle der Erinnerung und des Gedächtnisses und des unbewussten Gedächtnisses, das hatten wir auch schon erwähnt gefunden in Freuds Anfangsüberlegungen. Also das Gedächtnis ist sehr viel reicher als das, was wir bewusst zur Verfügung haben. Und diese Schleuse von der Fülle der Erinnerungen rein in den Hof des Bewusstseins muss es wohl sein, die diese Zensur leistet. Alles sieht so aus, als könne aus einem ersten, einem unbewussten, einem großen unbewussten System, in Anführungsstrichen, nichts zu Bewusstsein gelangen, was nicht vorher die zweite Instanz, also diese Zensurinstanz, passiert habe. Und die zweite Instanz lasse nichts passieren, ohne ihre Rechte auszuüben und die ihr genehmen Abänderungen am Bewusstseinswerber oder Bewerber durchzusetzen. Zitat Ende. Damit lautet die Antwort auf die Frage, wieso denn ein Traum mit unangenehmem oder sogar peinlichem Inhalt oder gar ein Albtraum nur ausgerechnet eine Wunscherfüllung sein soll. Zitat, dies ist möglich, wenn der peinliche Inhalt nur zur Verkleidung eines Erwünschten dient. Mit Rücksicht auf unsere Annahme über die zwei psychischen Instanzen können wir jetzt sagen, die peinlichen Träume enthalten tatsächlich etwas, was der zweiten Instanz peinlich ist, was aber gleichzeitig einen Wunsch der ersten Instanz erfüllt. Wir haben auch mit den schlimmen Träumen also eindeutig Wunschträume vor uns, sofern jeder Traum aus der ersten Instanz, der Wunschregion, hervorgeht. Die Zensurinstanz sich dann aber abwehrend verhält und Entstellungen erzwingt auf der Ebene des manifesten Traums. Auch das peinliche Gefühl, das uns beim Erzählen von Traumdetails befällt, ist demnach nicht etwa eine Nebensache, nächster Gedanke Freuds, sondern entstammt demselben Verstellungsdruck. Das unangenehme Gefühl, das ein Traumdetail begleitet, kann gerade ein Hinweis sein, dass es uns in das Zentrum der Traumbildung führen würde. Hier kämpft der Widerwillen auch beim Erzählen, der Widerwillen der Zensur. Derselbe Widerwillen, der schon für die Traumentstellung gesorgt hat, der nämlich dafür sorgt, dass weder der Traumgedanke noch etwas, was auf die Spur des Traumgedanken zurückführt, im Bewusstsein unverfremdet vorkommen darf. Für Freud lautet der gemeinsame Nenner seiner Analyse der Unlustträume damit folgendermaßen. Die Traumentstellung ist tatsächlich Resultat einer vom Subjekt selbst vorgenommenen Zensur. Im Traum stecken Wünsche, aber auch die Zensur dieser Wünsche wird auf gewisse Weise gewünscht. Es ist also eine konflikthafte Wunschdynamik, mit der wir da zu tun haben. Die Formel, der Traum ist eine Wunscherfüllung, muss also in folgender Weise erweitert werden. Der Traum ist nicht einfach die Erfüllung als Wunsches, sondern der Traum ist die verkleidete Erfüllung eines unterdrückten, verdrängten Wunsches. Und es gibt auch diesen sozusagen Zensurwunsch, eben diesen Wunsch aus dem Unbewussten zu unterdrücken und zu verkleiden. Damit zur zweiten Frage, die technischen Mechanismen, mit denen dieser Verkleidungsvorgang stattfinden kann. Die zweite Frage ist die nach der Bauweise von Träumen. Wir hatten in der vergangenen Vorlesung schon festgehalten, der Traum ist Erinnerung von Erlebtem und noch genauer, das Traummaterial besteht aus Tagesresten. Freud spezifiziert das sogar noch. Es handelt sich nämlich, wenn man genau hinsieht, tatsächlich um Reste vom vergangenen Tage. Also exakt um Tagesreste vom Tag vor dem Traum. So oft ich zu finden meinte, erläutert Freud, dass ein Eindruck von vor 2 oder 3 Tagen die Quelle des Traums gewesen sei, konnte ich mich doch bei genauerer Nachforschung überzeugen, dass jener Eindruck am Vortage wieder erinnert worden war. Dass also eine nachweisbare Reproduktion am Vortage sich zwischen dem Ereignistage und der Traumzeit eingeschoben hatte und konnte außerdem den rezenten Anlass nachweisen, von dem die Erinnerung an den älteren Eindruck ausgegangen sein konnte. Hingegen konnte ich mich nicht davon überzeugen, dass zwischen dem erregenden Tageseindruck und seiner Wiederkehr im Traume ein regelmäßiges Intervall von biologischer Bedeutsamkeit eingeschoben ist. Zitat Ende. Die manifeste Oberfläche des Traumbildes besteht also aus diesen erst kurz vergangenen Resten vom aktuellen Tag. Wobei zu diesen Resten natürlich auch die Erinnerungen gehören können, die mich an diesem Tag heimgesucht haben. Das heißt, es kann eine lange Geschichte der Wiederkehr in Form von Erinnerung zwischen dem ursprünglichen Eindruck, der da erinnert worden ist, und dem Traum, der Traumnacht liegen. Aber wenn ich nachts davon träume, ist es mir am Tag auch schon mal hochgekommen gewesen, sozusagen. Dieser Effekt, dass die Oberfläche des Traumbildes stets aus Tagesresten besteht, ist allerdings gleichzeitig nicht ein direkt mechanischer Effekt. Das muss Freud natürlich ausschließen. Es handelt sich nicht um etwas, also Intervall von biologischer Bedeutsamkeit war das Stichwort, das etwa nach einer bestimmten Stundenzahl gleichsam mechanisch in der nächtlichen Erinnerung hochgespült würde, sondern das Traumbild besteht aus Tagesresten, weil der Traum offenbar aus den Eindrücken vom bis zum Einschlafen noch fortdauernden Tage seinen Anlass und sein primäres Material bezieht. Wobei eine Fülle von ferner liegenden Eindrücken sich daran anlagern kann, beziehungsweise wieder aufgetaucht gewesen sein kann an dem Tag vor der Traumnacht. Diese ferner liegenden Eindrücke können letztlich bis in die Kindheit zurückverweisen. Und im Falle einer Neurose, Sie erinnern sich an das Bild mit dieser Kette der Assoziationen nach rückwärts, werden diese mit großer Sicherheit aus dem Umfeld einer traumatischen Erfahrung kommen, die als Ursache einer seelischen Erkrankung untergründig sowohl in unseren Tageseindrücken, bewusst gar nicht wahrgenommenen nebensächlichen, als auch in Elementen, die sich sozusagen aufladen mit persönlicher Bedeutung drinstecken können, weil sie an diese innere Wunde rühren. Soweit die Temporalgestalt sozusagen der Machweise, der Bauweise des Traums. Wie gestaltet er aber jetzt, sozusagen was die Semantik angeht, das Material, das ja offenkundig in einer stark ausgewählten und organisierten Form dann den Traum ausmacht und eben nicht in irgendeiner mechanischen Form aus dem Tag übernommen wird. In der Tiefe der Erinnerungen wird ausgewählt. Der Traum enthält Wünsche und den Wunsch nach Verdeckung dieser Wünsche. Soweit waren wir schon. Von Anfang an durchwirkt ihn also eine Entstellungsarbeit im Sinne von What you see is never what you get. Also das Eigentliche liegt immer darunter. Das manifeste Traumbild verdankt seine Gestalt, wie gesagt, der Zensur. Wie sind jetzt aber diese beiden Ebenen miteinander verbunden? Die manifeste und die latente Ebene der Wünsche, die nur in entstellter Form dann manifest werden können oder sich manifest zeigen können. Ein Traumreiz vom Tage wird aufgenommen was uns bei Tage in Anspruch genommen hat, beherrscht auch unsere Traumgedanken, schreibt Freud. Wir geben uns die Mühe zu träumen, nur bei solchen Materialien, welche uns bei Tag Anlass zum Denken gegeben haben. Und trotzdem haben wir es mit diesen nebensächlich wirkenden Tagesresten zu tun. Das war ja das Resultat der als Zensur waltenden psychischen Macht. Das gleichgültige, manifeste Ergebnis hat damit die Rolle eines Stellvertreters psychisch wertvoller Eindrücke, wie Freud das nennt. Und die eigentlich wichtigen Regungen stehen verborgen dahinter und müssen erst durch Assoziationsarbeit gefunden werden, und zwar über mehrere Mittelglieder. Sie erinnern sich an diesen besonders schönen Fall, diese Wortkette: Propylpräparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin. Also das könnte man sich fast so bildlich vorstellen, wie das hintereinander gestaffelt liegt. Und dahinter dann die Assoziation Kokain, sowie diese Bedeutung Sexualstoff und so weiter. Diese Form der Ersetzung, in dem Unbedeutendes davorgeschoben wird, vergleicht Freud nun mit dem Vorgang einer Akzentverschiebung in der Musik oder auch in der Aussprache, in der Phonologie. Der Traum verschiebt gleichsam psychische Intensitäten, wie wenn also die Bedeutung ein Akzent wäre, den man auf einer Text- oder Symbolstrecke verschieben kann von einer Stelle, wo er ursprünglich war, wo also der Nachdruck auf etwas Bestimmtem lag, an eine andere, marginalere Stelle, die dann da diese Stellvertretungsfunktion übernimmt. Sie erscheint bedeutsam, obwohl sie unbedeutsam ist, und verweist auf diesen Verschiebungsvorgang, mit dem der Akzent von A nach B gerückt wurde. Der Traum verschiebt also psychische Intensitäten. Mit diesem Modell der Akzentverschiebung wird auch wiederum so ein energetisches Moment in Freuds Modell mobilisiert. Wir können uns das nicht einfach mechanisch vorstellen, sondern diese Verschiebung ist eigentlich ein Bild, das die Ersetzung sozusagen als energetische Umlagerung darstellt. Der psychische Akzent wird verschoben, und wenn wir den Traum umgekehrt deuten, passiert das Umgekehrte. Von der belanglosen sogenannten Deckerinnerung wird der Akzent sozusagen über verschiedene Mittelglieder wieder zurückverschoben bis zur eigentlichen Traumquelle, im Unbewussten jenem unerwünschten Wunsch oder dem gefährlichen Gehalt, gegen dessen Entblößung sich die Zensur gewandt hatte. Warum freilich, könnte man fragen, hängt der Traum sich dann überhaupt an Tageseindrücke, wenn er doch letztlich allein vom Verborgenen spricht? Also jetzt eine das Modell betreffende Frage: Warum arbeitet der Traum dann nicht überhaupt nur mit Verborgenen? Also wenn es doch um Verstellung geht und Verschiebung und Verkleidung und so weiter, dann könnte man das doch einfach aus dem Repertoire der Erinnerung bestücken, diese Traumbilder, und sogar die Verknüpfung zur Aktualität des Brisanten löschen. Das ist jetzt ein gedanklicher Einwand. Freud beantwortet diese Frage, die er sich selbst stellt, mit einer doppelten Überlegung. Zum einen ist tatsächlich der Tageseindruck, der da als Deckerinnerung funktioniert, selbst am Auslösen des Traumes beteiligt. Wir würden sozusagen gar nicht träumen, wenn wir nicht diesen aktuellen Tageseindruck als Deckerinnerung hätten, der uns deswegen am Tag auch schon diese unterschwellige Brisanz hatte, die sich dann einschreibt und nachts virulent wird. Das unscheinbare Überbleibsel vom Tag, das aber eben doch nicht so unscheinbar war, weil dieser Akzent draufgerutscht war, wirkt nachts nach, sofern es entweder selbst mit nur geringer Verschiebung auf einen verdrängten Vorstellungskomplex verweist oder aber über Mittelglieder mit einem bedeutsamen Erlebnis verbunden ist. Das ist der eine Punkt, warum es nicht sozusagen einfach ein reiner, unbewusster Erinnerungsvorgang ist. Und umgekehrt könnte man sagen, wenn es so etwas gäbe, reine unbewusste sozusagen Dynamik in der Erinnerung, dann würde sie auch unbewusst bleiben. Also so rum wird natürlich auch ein Schuh draus. Wir würden umgekehrt, wenn wir uns das Modell jetzt wirklich vor Augen halten, uns auch gar nicht an irgendetwas erinnern, manifest, wenn nicht ein vergangener Tageseindruck sozusagen die Nähe des Dramas, um das es da geht, in die Nacht hinein vermittelt. Zum anderen, das ist die zweite Antwort, die Freud gibt, berührt diese Frage im Grunde das Problem der Funktion des Traums. Das ist keine ganz andere Antwort, das ist eine weitergehende Antwort. Warum träumen wir überhaupt am Ende eines Tages? Freud zufolge ist der Traum der Hüter des Schlafs. Mit anderen Worten, wir träumen nicht etwa, weil wir uns im Schlaf etwas aus der Tiefe unserer Erinnerungen heraus sagen lassen wollen, sondern vielmehr deshalb, weil wir im Traum nicht Denkarbeit, die vom Tage her aber eigentlich noch ansteht, leisten wollen. Weil das Träumen verhindert, dass wir an den wiederkehrenden Tageseindrücken erwachen. Mit anderen Worten, der brisante Tagesrest, an dem sich unbewusste Wünsche auskristallisieren, hätte uns möglicherweise, hätten wir nicht geträumt, geweckt. In diesem Sinne ist der Traum aus Freuds Sicht der Hüter des Schlafs. Die Träume verteidigen uns davor, dass Erinnerungen, aktuelle, rezente Erinnerungen vom Tag und auf sie, dass Erinnerungen und auf sie verweisende aktuelle, rezente Tageseindrücke uns und mit in unserem Schlaf im Anschluss an diesen Tag aus dem Schlaf reißen und unruhig machen, was sie ohne die Entschärfung und Verschiebung im Traum mit hoher Wahrscheinlichkeit tun würden. Aus den vorstehenden Erörterungen fasst Freud an einer Stelle zusammen, wird man mit Recht schließen, dass ich die Behauptung aufstelle, es gebe keine indifferenten Traumerreger, also auch keine harmlosen Träume. Dies ist in aller Strenge und Ausschließlichkeit meine Meinung. Abgesehen von den Träumen der Kinder und etwa den kurzen Traumreaktionen auf nächtliche Sensationen. Was man sonst träumt, ist entweder manifest als psychisch bedeutsam zu erkennen oder es ist entstellt und dann erst nach vollzogener Traumdeutung zu beurteilen, worauf es sich wiederum als bedeutsam zu erkennen gibt. Und dann folgt ein berühmter Satz aus der Traumdeutung: Der Traum gibt sich nie mit Kleinigkeiten ab. Um Geringes lassen wir uns im Schlaf nicht stören. Also das, was träumend bewältigt wird, sozusagen, auch abgewehrt wird, ist immerhin von einer solchen Bedeutsamkeit, dass es andernfalls uns aus dem Schlaf gerissen hätte und wach gemacht hätte. Sie sehen, das ist jetzt aus philosophischer Perspektive ein extrem interessanter Bereich des Freudschen Ansatzes, weil er uns tatsächlich sowas, also nicht nur wie eine Theorie der deutungsmäßigen und therapeutischen Nützlichkeit des Traumes liefern, sondern tatsächlich so etwas wie eine Traumentstehungs- und traumerklärende Theorie. Also Stichwort Hüter des Schlafs. Mit der Verschiebung von Bedeutungsakzenten und damit der Ersetzung von brisanten durch harmlose Eindrücke haben wir einen ersten der zentralen Mechanismen der kompositorischen Arbeit des Traums benannt. Also Stichwort Verschiebung. Wobei Verschiebung eben interessant ist im Sinne dieser Akzentverschiebung. Das heißt, ein Prozess und nicht einfach nur die mechanische, also es sind zwei Register, auf denen Freud diesen Vorgang modelliert. Einerseits sozusagen die diskontinuierliche Ersetzung durch einzelne Elemente, aber andererseits energetisch gesehen kontinuierliche Verschiebung der Intensität von A nach B. Freud zufolge gibt es noch drei weitere zentrale Mechanismen, mittels derer der Traum seine Aufgabe, Ausdruck des Wunsches bei gleichzeitig ebenfalls gewollter Zensur und, können wir als Drittes ergänzen, Hüten des Schlafs, erfüllt. Neben der Verschiebung leistet der Traum nämlich, und das ist eigentlich das Allersinnfälligste an ihm, eine ungeheure, wie Freud sagt, eine großartige Verdichtung der Trauminhalte. Der Traum ist ja eigentlich knapp, armselig, lakonisch, stellt Freud fest. Eine Traumniederschrift füllt bestenfalls eine halbe Seite. Sie erinnern sich, Irmas Injektion war jetzt schon relativ aus, also wendungs- und windungsreicher Traum, trotzdem natürlich im Prinzip eine karge Angelegenheit bestehend aus wenigen Elementen. Also die Traumniederschrift füllt bestenfalls eine halbe Seite. Entfaltet man jedoch die Gedanken, die einen Traum zusammenbringt, so erfordert das schnell, wie Freud schreibt, das 6-, 8-, 12-fache an Schriftraum. Und wahrscheinlich sind dann immer noch nicht alle Aspekte des Traums oder der Traumbilder erschlossen. Nicht alle Aspekte dieses unbewussten Denkens, wie Freud das auch nennt. Das heißt, dieses unbewusste Denken scheint ungeheuer reich zu sein. Dennoch lebt die Traumbildung von dieser markanten Beschränkung auf wenige Elemente, in denen gleichsam eine Überfülle an Bedeutungsgehalten sich bündelt. Manifeste Traumelemente sind daher technisch gesprochen stets mehrfach bedeutsam, entsprechend bedeutungsoffen, raumtief oder wie man sich das vorstellen will. Sie sind überdeterminiert, überbestimmt. Freud wählt als Beispiel für die Verdichtungsleistung des Traums den sogenannten, also seinen eigenen wieder sogenannten Traum von der botanischen Monographie. Der manifeste Trauminhalt dieses Traums lautet in unverkürzter Form, so wie er im Buch auch protokolliert ist, Zitat: Ich habe eine Monographie über eine unbestimmt gelassene Pflanzenart geschrieben. Das Buch liegt vor mir, ich blättere eben eine eingeschlagene farbige Tafel um. Dem Exemplar ist ein getrocknetes Spezimen der Pflanze beigebunden. Ende. Die Deutung dieses Traums referiere ich jetzt nicht. Auch sie füllt Seiten. Interessant ist aber in diesem augenfälligen zentralen Traumelement, botanische Monographie, verdichten sich, das zeigt dann die Assoziationen, die Freud hervorbringt, verdichten sich im Endeffekt mindestens folgende Momente. Also jetzt nur für dieses Traumelement botanische Monographie. Erstens, ein Eindruck vom Traumtag. In einem Schaufenster hatte Freud tatsächlich eine Monographie über die Gattung Cyclamen gesehen. Das wäre die Deckerinnerung, die sogenannte. Zweitens, Freuds eigene Monographie über das Kokain. Das ist seine erste Assoziation. Drittens, ein Freund und Augenarzt, der auch mit Kokainforschung beschäftigt war. Viertens, ein unterbrochenes Gespräch mit diesem Freund am Vorabend, in dem es um Geld ging. Außerdem erinnert das Teilelement botanisch in weiterer Assoziation. Fünftens, an einen Professor Gärtner. Sechstens, an dessen blühende Frau namens Flora, eine Patientin Freud, die siebtens unlängst einen Traum mit Blumen erzählt hatte. Es folgt dann achtens eine Assoziation zu den Lieblingsblumen von Freuds Frau und neuntens Freuds eigene scherzhaft so bezeichnete Lieblingsblume, die Artischocke. Auch da hängt dann wiederum viel dran. Ich referiere jetzt einfach nur diese Kette. Was zehntens auf Italien verweist und elftens auf eine Kinderszene, in der der junge Freud als Kind das Lesen entdeckt. Zitat, Freud: Botanisch ist also ein wahrer Knotenpunkt, in welchem für den Traum zahlreiche Gedankengänge zusammentreffen, die, wie ich versichern kann, in jenem Gespräch mit Fug und Recht in Zusammenhang gebracht worden sind. Man befindet sich hier mitten in einer Gedankenfabrik, in der wie im Webermeisterstück ein Tritt tausend Fäden regt, die Schifflein herüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, einschlagen, tausend Verbindungen schlägt. Zitat Ende. Also da hat Freud ein kurzes Gedichtsegment zitiert selber im Text. Ein Schlag, im Webstuhl schlägt tausend Verbindungen. Dies wäre also mittels einer Gewebemetapher ausgemalt der Mechanismus der Verdichtung. Welchen Traum immer ich einer Zergliederung unterziehe, resümiert Freud, das schreibt er übrigens im sechsten Kapitel der Traumdeutung, ich bin jetzt schon längst nicht mehr in der Chronologie dieses Buchs, wenn ich das hier zusammenfasse. Welchen Traum auch immer ich einer Zergliederung unterziehe, ich finde stets die nämlichen Gedankensätze bestätigt, dass die Traumelemente aus der ganzen Masse der Traumgedanken gebildet werden und dass jedes von ihnen in Bezug auf die Traumgedanken mehrfach determiniert erscheint. Das wäre also ein weiteres Merkmal, wenn wir nochmal uns erinnern an diese Sprachanalogie, die Worte oder wie auch immer, also die semantischen Einheiten dieser Sprache oder Schrift, dieser fremden Traumsprache, sind so beschaffen, dass jedes einzelne Element diese bedeutungsmäßige Überdetermination hat. Anders als die Begriffe unserer Tages- und Wachsprache, sage ich mal, die zwar auch nicht so eindeutig sind, dass da wie an einem Knopf nur eine einzige Bedeutung hinge, wie wir wissen, haben ja auch Wörter, Metaphern insbesondere, einen ganzen Hof von Bedeutungen. Dennoch ist es kein Vergleich mit dieser Überdetermination der einzelnen Traumelemente, in die hineinkomprimiert wird, also diese Kette von diesen 11 Assoziationen hat das gezeigt, was sozusagen ganz bizarre und hochindividuell bezogen auf die eigene Lebensgeschichte an Erfahrungen sich jeweils sozusagen herandrängend anschließt. Dritter Mechanismus. Neben der Verschiebung und der Verdichtung kennt der Traum jenseits der bloßen Verschiebung, die regelrechte Vertauschung von sprachlichen Ausdrücken für Gedanken. Für diesen Fall könnte man von einem symbolischen Ausdrucksweise des Traums sprechen, das nennt Freud auch so. Auch sie scheint wieder den Sinn einer zensurfreien Darstellung zu haben. Und vorrangig sind es wohl bildliche Brücken, die das eingetauschte Element mit dem zensierten und durch das andere Element dann verdeckten Element verbinden. Das Bildliche ist für den Traum darstellungsfähig. Eine weitere Kernthese Freuds: Die Bilder sind sozusagen harmloser und die Brücke über Bilder reicht weit genug weg von dem brisanten Inhalt, der damit dann auch verdeckt und entstellt wird. Also die Brücke, die Bilder leisten können und dann nur noch als indirekter Link zu dem, was eigentlich den Traumgedanken ausmacht, zu sehen sind. Freud spricht von Rücksicht auf die Darstellbarkeit oder auch von einer Umleerung des Gedankeninhalts in eine andere Form. Umleerung, wie wenn ich was umgieße. Und für diese Art der symbolischen Verschiebung, die dann also eine regelrechte Vertauschung ist, kann er auch zahlreiche Beispiele nennen. Ein Turm stand in einem konkreten Traum zum Beispiel tatsächlich für die Einschätzung turmhoch überlegen. Ein Stück Holz, glatt hobeln, besagte einmal in einem Traum den Wunsch, einen holprig geschriebenen Aufsatz auszubessern. Besonders wichtig sind solche symbolischen Bilder im Bereich der sexuellen Dinge und der sexuellen Praktiken, um deren Darstellbarkeit es eben besonders prekär bestellt ist. Hier ist der Zensurdruck besonders hoch und andererseits richten sich unsere unterdrückten, unbewussten Wünsche sehr oft auf solche sexuellen Angelegenheiten oder kommen daran vorbei, sozusagen. Der Traum unterliegt hier im Bereich des sexuellen Sujets regelmäßig einer sehr starken Zensur. Auf diese Weise können allerlei Gegenstände, beispielsweise im Traum, die Genitalien vertreten, die der Traum sehr selten unverstellt zeigt. Wäre interessant, von einem heutigen Praktiker zu wissen, ob das nur 1900 so war und ob das heute auch noch so ist. Vermutlich ist es in irgendeiner Form heute auch noch so. Längliche Gegenstände, Äste, Stäbe, Baumstämme, Schirme, auch Messerdolche, Piken, eignen sich gut als Stellvertreter für das männliche Genital. Und auf vergleichbare Weise werden Schachteln, Kästen, Schränke, Öfen gerne als Stellvertreter für den Frauenleib gewählt. Wobei ich vermute, also dass vor allem das mit den Öfen eine ziemlich zeitgebundene Präferenz ist und das weibliche Genital heute wahrscheinlich anders als durch einen Ofen vertreten würde. Aber Sie sehen, was der Punkt ist. Also das Ersetzungsbild bedient sich sozusagen der visuellen Ebene im Freuds Sprachgebrauch, also symboltheoretisch könnte man halt lange darüber diskutieren, was das für eine Symboltheorie ist, symbolisiert dann eben dieses Traumelement das, was verdeckt werden soll. Zu Umkehrungen symbolischer Art greift der Traum nach Freuds Beobachtungen auch zur Lösung eines bemerkenswerten logischen Problems, das der Traum hat. Im Traum scheint es nämlich keine Möglichkeit zu geben, Negationen auszudrücken. Das ist ein ganz interessanter Punkt, über den man wahrscheinlich eine eigene Vorlesung halten könnte. Der Traum ist, das ist jedenfalls Freuds Beobachtung, nicht in der Lage, Verneinungen auszudrücken. Er ist gleichsam auf eine positive Sprache angewiesen, auf eine Zeigesprache. Und eine Verneinung kann man nicht zeigen in dem Sinne. Ist was Abstraktes. Und das führt nach Freud dazu, dass der Traum negative Sachverhalte mittels einer Umkehrsymbolik darstellt. Also mit Umkehrbildern indirekt Negationen ausdrückt. Wie gesagt, das wäre jetzt ein extrem interessantes Thema, müsste uns aber in Beispiel hineinführen. Da verweise ich jetzt einfach mal aufs Buch, wenn das interessiert. Das ist also für Philosophen ein besonders reizvoller Punkt. Ich fasse aber einfach jetzt nochmal diesen dritten Mechanismus zusammen. Es gibt also auch von Freud sogenannte symbolische Maßnahmen in dieser Arbeit des Traums. Und entsprechend müssen wir bei der Entschlüsselung eben auch für solche symbolischen oder mit solchen symbolischen Stellvertretungsbeziehungen rechnen. Einer besonderen festen, sozusagen starren oder gar überhistorischen Symbolisierungslogik folgt das Träumen aber nicht. Freud betont in späteren Auflagen der Traumdeutung gegen andere Psychoanalytiker, die das anders sehen, dass es sich höchstens für ganz wenige Materien so etwas wie verallgemeinerbare Traumsymbole ausmachen lassen. Und nicht zuletzt diese sehr weit verbreiteten, in dem Sinne dann auch verallgemeinerbaren Symbole sind tückisch. Sie sind vermeintlich leicht entschlüsselbar, aber sie haben dieselbe Tücke wie Spruchweisheiten oder Klischees. Sie sind im Einzelfall dann auch wieder gute Verstecke für eine besondere Form von Ironie. Also gerade auch das vermeintlich leicht entschlüsselbare System kann sozusagen der raffinierte Träumer, das pfiffige Unbewusste, dann auch wieder so einsetzen, dass es einen ganz persönlichen Sinn gewinnt im Kontext eines bestimmten Traums, sodass man sich keinesfalls darauf verlassen kann. Ich sage jetzt mal, dass jeder längliche Gegenstand für das männliche Genital steht oder dergleichen, sondern das kann im Einzelfall auch gerade umgekehrt sein. Es ist nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil es einen gewissen Erfahrungswert hat, dass in bestimmten Zeiten bestimmte Ersetzungsbilder attraktiv und üblich sind und sozusagen schnell auftauchen bei vielen Leuten. Bleibt der vierte Mechanismus, dessen sich die Traumarbeit bedient. Ich nenne ihn nur kurz, denn wir werden auf ihn in einer der kommenden Vorlesungen unter anderem etwas anderem Vorzeichen nochmal zurückkommen. Oder auf die Perspektive, die entsteht, wenn man diesen vierten Mechanismus mit in Betracht zieht. Dieser vierte Mechanismus der Traumbildung liegt auf einer anderen Ebene als die bisher genannten drei. Die bisher genannten drei bezogen sich ja auf den Traum sozusagen wie auf ein Werk, das produziert wird. In diesem dynamischen Zusammenspiel, es gibt diese beiden dynamischen Momente, die unbewusste Wunschregung, die Zensur und der dahinter steckende, ich habe das jetzt mal genannt, Zensurwunsch, also Zensurdruck könnte man auch sagen. Später wird Freud an dieser Stelle von Über-Ich reden. Also diese beiden Dynamiken produzieren dieses Werk sozusagen, diese manifeste Traumgestalt. Der vierte Mechanismus liegt etwas anders. Es geht nämlich darum, dass uns beim Aufwachen bzw. in der kurzen Phase des bewussten Festhaltens von etwas Geträumten oder bei der Niederschrift des Traumes, also im Grunde in dem Moment, in dem der Traum als Traum dann wirklich seine bewusste Endgestalt gewinnt, auch noch einmal der Trauminhalt selbst zusätzlichen Veränderungen unterliegt. Im Übergang zum Wachen oder im Prozess des Festhaltens, sich vergegenwärtigen Verschriftlichens, gewinnt, wenn man genau hinschaut und da redlich sich Rechenschaft von ablegt, der Trauminhalt selbst bereits neue Elemente oder verschiebt sozusagen schon in einem ersten Moment, also in Instatu nascendi sozusagen, noch einmal das, was er möglicherweise gewesen ist, bevor wir es so richtig zu fassen kriegen. Solche Formen sozusagen der Last-Minute-Veränderung oder der Selbstkritik des Traums, der halbbewussten Selbstkritik, der Ergänzung im Prozess des Wachwerdens oder der ersten Vergegenwärtigung, nennt Freud Formen einer sekundären Bearbeitung der Trauminhalte. Diese sekundäre Bearbeitung ist irgendwie unvermeidlich aus freudscher Perspektive. Also wir müssen den Traum ja sozusagen hineinholen ins Wachbewusstsein. Dieser Vergegenwärtigungsprozess ist aber eben auch nicht sozusagen psychisch gesehen neutral. Auch da ist die Zensur mit im Spiel. Und auch die Effekte dieser sekundären Bearbeitung müssen interpretiert werden, rückbuchstabiert werden, nachträglich als Resultate der Zensur. Die sekundäre Bearbeitung gehorcht wie der Traum einerseits dem Begehren einer Wunscherfüllung, sie verrät aber andererseits auch die Unterdrückung, gleichsam in letzter Sekunde, bevor es so ganz rausflutscht ins Bewusste, wird da nochmal gekappt, ergänzt, verschoben. Die Zensur leistet also eine Art Nachbearbeitung des fast schon ins Wachbewusstsein entlassenen Traums. Damit haben wir also insgesamt diese vier Momente der Traumarbeit vor uns. Verschiebung, Verdichtung, symbolische Vertauschung und sekundäre Bearbeitung. Also sagen wir mal wachtraumartige Zusätze, die ebenfalls der Zensur gehorchen. Verschiebung, Verdichtung, symbolische Vertauschung, sekundäre Bearbeitung. Dies ist der Stand der Freudschen Theorie um 1900. Später wird namentlich ein weiterer wichtiger, also das Freuds Theorie bleibt fluid über lange Jahrzehnte hinweg. Ich referiere jetzt hier schwerpunktmäßig den Stand der Theorie um 1900. Später wird ein sehr wichtiger weiterer Mechanismus hinzukommen, an dem auch ein Perspektivenwechsel hängt, der eher die Frage der Produktion, sagen wir mal, von Trauminhalt im Wachzustand betrifft und weniger etwas, was wir eindeutig der Nacht zuschreiben können. Dieser wichtige Mechanismus ist der sogenannte Übertragungsmechanismus, der zu diesen vier Produktionsverfahren der Traumarbeiten auch hinzukommt. Das muss uns jetzt aber im Moment erstmal nicht interessieren. Ich erwähne dieses Stichwort nur mal. Wichtiger ist, explizit noch zu ergänzen, was sich auch nicht ganz von selbst versteht und die Ausgestaltung des Traumes mit beeinflusst. Der Traum ist nämlich, außer allem, was schon erwähnt worden ist, gezwungen, seine Botschaft irgendwie in eine Einheit hinein zu komponieren. Das tut er auch und das erklärt mit, warum bestimmte Verdichtungs- und Verschiebungseffekte, wie auch bildsymbolische Darstellungen etc. genau so und nicht anders aussehen. Es gibt also bei aller Absurdität aus Freuds Sicht so etwas wie eine innere Konsequenz, ein gewisser Zugzwang des Traums bezogen auf die Einheit, die als Ganzer dann doch auch wieder werden muss. Und dieses Einheitsmotiv wird namentlich durch die Maßnahmen der sekundären Bearbeitung dann auch noch, besonders verfolgt. Also nachträglich sozusagen wird diese, oder was heißt nachträglich, im Prozess der endgültigen Verfertigung dessen, was dann auch der Traum gewesen sein wird, von dem wir im Wachen reden können, spielt diese Verdichtung zu einer Einheit eine besonders große Rolle. Kommen wir nach dieser Inspektion, sozusagen der Feinmechanik der Traumbildung mit diesen vier zentralen Elementen, zu grundsätzlichen Fragen. Wenn Freud davon spricht, dass der Traum etwas tut und wie ein Akt interpretiert werden soll, von wem ist die Rede und wer handelt denn da? Die Zensur ist verantwortlich für den Zensurdruck. Okay, aber wer ist jetzt eigentlich für dieses Gesamtphänomen des Traums, die Zensur ist ja nur eine der beteiligten Mächte, wie Freud das nennt, das Zustandekommen des Traums verantworten. Wie kann man sich denn vorstellen, was das Subjekt dieses Aktes ist? Wir haben bereits gesehen, Freud arbeitet mit einem Modell von mehreren Instanzen. Aus Sicht des Bewusstseins ist der Traum etwas Fremdes. Eine Instanz der Zensur nämlich organisiert diese Fremdheit, indem sie den Wunsch, der den Traum eigentlich zugrunde liegt, kunstvoll verstellt oder entstellt. Wobei sie zugleich das Erfordernis erfüllt, diesen Wunsch und seine Geschichte indirekt dennoch auszudrücken. Und so entsteht gleichsam ein kleines Kunstwerk, das inszeniert wird, um einen komplizierten, vieldeutigen Kompromiss herzustellen zwischen einerseits den Belangen der Darstellbarkeit, vertreten durch den Zensurdruck, aber auch diese technischen Belange, wie Einheit zum Beispiel, Verdichtung und dergleichen, Verwendung von Bildern, also den Belangen der Darstellbarkeit, eine Kraft, die da sozusagen in einen Kompromiss überführt wird, und zum anderen der Macht eines an sich Undarstellbaren, das aber nach Darstellung verlangt. Die Traumarbeit ist tatsächlich in diesem Sinne eine Instanz der Kompromissbildung zwischen Mächten oder Instanzen, die jeweils Forderungen stellen und eine entsprechende energetische Dynamik auch sozusagen mit ins Spiel bringen. Im Bewusstsein ist nur Erlaubtes zugelassen, es gibt jedoch stets Unterdrücktes, das nach Traumbildung verlangt. Die tagsüber, das ist ein Zitat von Freud, die tagsüber durch Hemmung und Unterdrückung aufgespeicherte psychische Energie wird nachts die Triebfeder des Traums. Wir haben hier also erste Antwort auf die Frage nach der Einheit oder diesen Akt, inwiefern kann man davon einen Akt reden. Wir haben hier eine energetische Einheit vor uns, so eine Art Ökonomie. Die Kompromissbildung ist sozusagen eine energetisch befriedigende Lösung. Sie hütet ja auch unseren Schlaf, also auch in dem Punkt ist sozusagen das im Bild gesprochen eine Frage von einer Reduzierung des Drucks, der uns sonst wach gemacht hätte. Und eben was die zensierten Inhalte angeht, ist es im Gelingensfall eben auch ein sozusagen wohlgeformter Kompromiss, kleines Kunstwerk als Stichwort, das entsteht in dieser Gesamtökonomie aus psychischen Energien, jetzt in den Begriffen dieses Zitats gesprochen. Sehen wir uns dieses Ganze, das man so energetisch ausdrucken kann, aber von wo man andererseits auch von Instanzen reden kann, zum Schluss noch einmal näher an. Ich hatte schon erwähnt, dass Freud so so etwas wie ein Mehrebenenmodell unseres Seelenlebens nahelegt. Und zwar nicht so, dass er sagen würde, physiologisch in verschiedenen Regionen, verschiedenen Stellen am Körper oder dergleichen spielt sich ab, wovon er da redet. Dennoch aber gibt es so etwas, was man als getrennte Bühnen oder Schauplätze oder eben diese Instanzen bezeichnen muss. Und unser Bewusstsein ist nur eine dieser Bühnen oder Schauplätze oder Instanzen. Freud konstruiert, um das näher zu bebildern, modellhaft, das Schema eines sogenannten psychischen Apparates, der eben nicht nur einfach Wahrnehmungen aufnimmt und reflexhaft etwa mit Bewegungen reagiert, sondern ein komplizierterer Apparat ist, sofern er über mehrere hintereinander gefügte und jeweils in sich komplexe Bereiche, Freud spricht da auch von Systemen, System heißt einfach Zusammenhang zunächst mal, aber man kann natürlich auch das als ökonomisches System, also als energetisch balancehaltendes, sich selbst steuerndes, würde man heute sagen, System interpretieren, das über solche Systeme verfügt. Dieser psychische Apparat wäre also ein bewusst modellhaft formulierter Vorschlag Freuds, wie wir uns die Einheit hinter diesem Akt, wenn man das erkennt, vorzustellen haben. Also es ist eine Kopie aus der Traumdeutung, aus der Studienausgabe Seite 517. So sieht der Graphismus, die Grafik aus, die Freud da anbietet. Wir nehmen an, so erläutert Freud dieses Bild, dass ein vorderstes System des Apparates die Wahrnehmungsreize aufnimmt. Hier, das wäre vorne und das sind die Reize. Aber nichts von ihnen bewahrt, also kein Gedächtnis hat. Und dass hinter diesen ein zweites System liegt, welches die momentane Erregung in Dauerspuren übersetzt. ER. Da das Wahrnehmungssystem keinerlei Gedächtnis hat, wir aber im Falle der einfachsten Wahrnehmungen immer auch assoziieren, das heißt bereits vorhandene Wahrnehmung, bereits vorhandene Erfahrung verknüpfen mit der neuen, die auf uns eindringt. Es gibt keine schlechthin isolierte Wahrnehmung, heißt das. Wir gliedern jede Wahrnehmung immer vertrauten Wahrnehmungen an. Ist klar, dass schon dieses W-System, das hier so idealtypisch am Anfang steht, mit dem Gedächtnis verbunden sein muss. Sofern, was hier ankommt, sofort assoziativ eingebettet ist. Zitat Freud: Wir müssen also die Grundlage der Assoziation, die Erinnerungssysteme, wir müssen also als die Grundlage der Assoziation die Erinnerungssysteme nehmen. ER. Die Tatsache der Assoziation besteht darin, dass infolge von Widerstandsverringerungen und Bahnungen von einem der ER-Elemente die Erregung sich eher nach einem zweiten als nach einem dritten ER-Element fortpflanzt. Die Charakteristik des aktuellen Eindrucks läge immer auch damit in der Innigkeit seiner Beziehungen zu Elementen des Erinnerungsrohmaterials. Im Klartext heißt das, das ist jetzt eine Seite, die wir im Blick auf den Traum nicht so schrecklich hervorgestrichen haben, dass natürlich auch unsere Aktualwahrnehmung in gewisser Weise sozusagen immer unter dem mit dem mitsprechenden Unbewussten sich konstituiert. Das fällt sozusagen nicht wie auf frisch gefallenen Schnee, was ein Eindruck, ein aktueller Tageseindruck bei uns ist, auch ein einfacher Wahrnehmungseindruck, sondern fällt in Kontexte von erinnerten Eindrücken, die ihrerseits sozusagen diese unbewusste Struktur enthalten. Es gibt auch viele aktuelle, also was heißt aktuelle, zum Wachleben gehörige Phänomene, in die das Unbewusste sozusagen hineinspukt oder hineinverwickelt ist, und zwar gar nicht auf mystische Weise, sondern schlicht und einfach deswegen, weil jede Aktualwahrnehmung eine kontextualisierte ist. Und womit kontextualisieren wir? Mit unserer Erfahrung, würden wir sagen. Und wenn man das jetzt im Freudschen oder in den Begrifflichkeiten dieses Apparates ausdrückt, dann ist das diese Gedächtnisschicht, die aber eben, und das ist das eigentlich Ungewohnte, was also, denke ich, also nicht nur zu Freudzeiten, sondern auch heute noch uns nicht so direkt leicht von der Hand geht zu denken, die aber primär erstmal alle unbewusst sind. Also es ist nicht so, dass wir bewusst etwas anlagern oder sozusagen bewusst daneben stehen könnten, wenn wir da assoziieren, wenn da ein Eindruck auf uns kommt, sondern das passiert erstmal unbewusst. Dieser reiche Kontextualisierungsfundus, den man Erfahrung nennt, der ist hier. Und das, was wir Bewusstsein nennen, findet sich am anderen Ende des Apparats und setzt voraus, dass diese Schwelle hinein ins Bewusstsein genommen werden konnte. Bis hierhin genügt für das Modell, also jetzt für diese Seite, noch so etwas wie Wahrnehmungsphysiologie oder Psychologie. Alles Weitere erschließt sich nun, und jetzt denken Sie mal an die Vorrede des gesamten Buches, die ich beim vorletzten Mal so rausgestrichen hatte. Alles Weitere, was diesen Apparat angeht, erschließt sich nun allein über den theoretischen Wert des Traums als Paradigma für das Funktionieren des psychischen Apparats überhaupt. Wir haben gesehen, schreibt Freud nämlich, dass es uns unmöglich wurde, die Traumbildung zu erklären, wenn wir nicht die Annahme zweier psychischer Instanzen wagen wollen, von denen die eine die Tätigkeit der anderen einer Kritik unterzieht, als deren Folge sich die Ausschließung vom Bewusstwerden ergibt. Die kritisierende Instanz, haben wir geschlossen, unterhält nähere Beziehungen zum Bewusstsein als die kritisierte. Sie steht zwischen dieser und dem Bewusstsein wie ein Schirm. Wir haben ferne Anhaltspunkte gefunden, die kritisierende Instanz mit dem zu identifizieren, was unser waches Leben lenkt und über unser willkürliches, bewusstes Handeln entscheidet. Freud nennt dieses zwischen dem Bewusstsein und dem Kritisierten liegende System das Vorbewusste. Und er trägt es am motorischen Ende ein, also gleichsam kurz vor der bewussten Handlung. Hier. Zitat, das System dahinter heißen wir das Unbewusste, weil es keinen Zugang zum Bewusstsein hat, außer durch das Vorbewusste, bei welchem Durchgang sein Erregungsvorgang sich Abänderungen gefallen lassen muss. Das ist das Unbewusste. Und um in diese Richtung sozusagen rauszukommen, Richtung Bewusstsein, muss alles, was aus dem Unbewussten kommt, das Vorbewusste passieren. Und bei dieser Passage greift die Zensur mit ihren verschiedenen Mechanismen. In welches dieser Systeme, fragt Freud, verlegen wir nun den Anstoß zur Traumbildung? Der Vereinfachung zuliebe in das System Unbewusstes. Also hierhin. Hier liegt der Anstoß zur Traumbildung. Wir werden zwar in späteren Erörterungen immer noch Zitat hören, dass dies nicht ganz richtig ist, dass die Traumbildung genötigt ist, an Traumgedanken anzuknüpfen, die dem System des Vorbewussten angehören. Das hatten wir schon, die Tagesleisten sind nicht völlig unwichtig. Wir werden aber erfahren, dass die Triebkraft für den Traum vom Unbewussten bereitgestellt wird. Und wegen dieses letzten Moments wollen wir das unbewusste System als den Ausgang der Traumbildung annehmen. Diese Traumerregung wird nun, wie alle anderen Gedankenbildungen, das Bestreben äußern, sich ins Vorbewusste fortzusetzen und von diesem aus den Zugang zum Bewusstsein zu gewinnen. Und die Rolle der Zensur? Freud legt Wert darauf, dass sie erstens natürlich den Filter darstellt, der uns tagsüber fast vollständig und nachts immerhin kompromisshaft vor unbewussten Erregungen schützt. Freud legt jedoch Wert darauf, dass wir uns den Traum nicht einfach als Bremse vorstellen dürfen oder die Zensurarbeit auch nicht einfach als Bremse vorstellen dürfen. Es wird vielmehr in der Nacht, in der wir ja nicht handeln, ein Teil der Erregungsrichtung sozusagen richtig umgedreht, umgekehrt. Da wird es jetzt wieder sehr energiedynamisch. Die Erregung nimmt einen rückläufigen Weg und erreicht auch dann wieder das sensible System W, wo sie neue halluzinatorische Wahrnehmung produziert. Das ist also das Modell, im Traum gibt es ja Bilder. Wie funktioniert das? Insofern erklärt Freud sich das so, dass hier nicht nur sozusagen der Durchtritt von Energierichtung Bewusstsein abgepuffert und weggefiltert wird, Hüter des Schlafs, sondern ein Teil dieser Energie wieder zurückläuft bis zum System W und da Eindrücke mobilisiert werden. Sie sehen, wie das durchaus auch ein Angebot ist an so eine energetische Logik und nicht nur metaphorisch gemeint ist die Rede von diesen verschiedenen Instanzen. Diese Energieumkehr, also im Schlaf, haben wir keine motorische Abfuhr. Wir schützen den Schlaf aber dadurch, dass abgefiltert wird, was herandrängt vom Unbewussten. Von diesem Abgefilterten läuft einiges zurück und produziert Erinnerungsbilder, lädt auf, schießt sozusagen in die intensiven Zonen unserer Vergangenheit, wenn man so will, zurück, was nicht ausagiert wird in der Nacht. Das erklärt uns auch den zentralen Unterschied zwischen Wachsein und Schlaf. Zitat: Heißen wir die Richtung, nach welcher sich der psychische Vorgang aus dem Unbewussten im Wachen fortsetzt, die Progrediente, also die nach vorne schreitende, so dürfen wir vom Traum aus sagen, er habe regredienten Charakter. Hier fließt die Energie so rum. Schreibt Freud. Diese Regression ist sicherlich eine der psychischen Eigentümlichkeiten des Traumvorganges. Wir heißen es Regression, wenn sich im Traum die Vorstellung in das sinnliche Bild rückverwandelt, aus dem sie irgendwann einmal hervorgegangen ist. Damit haben wir einen ersten Überblick und Sie sehen, wie sich Freud vom Traum her nicht nur die aktuelle Erregung, sondern eben auch jene rückwärtslaufende, sagen wir, Elektrisierung der Vergangenheit. Statt zu handeln, elektrisieren wir Vergangenheit im Schlaf, der aber geschützt wird, sodass wir das sozusagen nicht bewusst erleben, beziehungsweise dann ja auch abbrechen würden, wiederum durch Ausagieren in die progrediente Richtung. Dieser unbewusste Resonanzboden Richtung Vergangenheit entscheidet auch über die verschiedenen Formen und Intensitäten von Wünschen. Die wirklich mächtigen Wünsche sind nicht nur aktuelle Wünsche, die wir haben, sondern erklären sich durch eine gewaltige Verstärkung aus dem Unbewussten, aus unserer lebensgeschichtlichen Vergangenheit also. Dieser Prozess, in dem die Energie zurückgeleitet wird, der führt uns sozusagen auf mächtige Wunschtypen oder Wunschgestalten und würde sich nie irgendwie, in irgendeiner marginalen, mal ebenso, also einem wenig relevanten, wenig bedeutsamen Wunsch verfangen. Diese starken, gewaltigen, mächtigen Wünsche, Kindheitsstichwort war schon gefallen, vergleicht Freud durch einen Rückgriff auf die Mythologie. Diese immer regen, sozusagen unsterblichen Wünsche, schreibt er, unsterblichen Wünsche unseres Unbewussten, welche an die Titanen der Sage erinnern, auf denen seit Urzeiten die schweren Gebirgsmassen lasten, die einst von den siegreichen Göttern auf sie gewälzt wurden und die unter den Zuckungen ihrer Glieder noch jetzt von Zeit zu Zeit sich erheben. Diese in der Verdrängung befindlichen Wünsche, sage ich, sind selbst infantiler Herkunft. Der Wunsch, welcher sich im Traume darstellt, muss letztlich ein infantiler sein. Also es schießt sozusagen zurück bis in diese archaischen von der ganzen Last des Erwachsenwerdens sozusagen zugedeckten, aber dennoch unglaublich wuchtigen Wunschzone. Fassen wir dieses Modell für den Gesamtzusammenhang der Traumarbeit zusammen, so zeigt sich zum einen die Funktion des Traumes. Er schützt den Schlaf und er nutzt den Schlaf. Er sorgt für eine Bewältigung der herandrängenden Vergangenheit, die die Tageseindrücke im Schlaf auslösen, indem die Realitätsprüfung durch die Zensur den Traum sie aber immerhin verbannt hat. Das Wachbewusstsein ist von Wünschen nicht frei, aber sozusagen realistischer auf die Wünsche, die wir haben, bezogen. Im Wachbewusstsein, idealtypisch gesprochen, funktioniert die Zensur immer hundertprozentig, bis auf die vielen kleinen Sachen, der Witz oder bestimmte Fehlerchen oder dergleichen, wo es dann vielleicht doch irgendwie durchsickert, aber im Prinzip ist das Wachbewusstsein von Wünschen nicht frei, aber realistischer auf diese bezogen. Ein Stück des unüberwundenen Kinderseelenlebens erledigen wir aber jede Nacht im Schlaf. wo die Zensur einerseits Energien in die Erinnerung zurückleitet, andererseits die Schlafstörung erfolgreich verhindert, meistens jedenfalls. Das aber heißt, dass die Zensur nicht zuletzt die Trennung der zwei Hemisphären, Wachzustand und Schlaf, Traumzustand, verteidigt. Die Zensur, in der Zensur zwischen Unbewusstem und Vorbewusstem, deren Annahme uns der Traum geradezu aufgenötigt hat, haben wir also den Wächter unserer geistigen Gesundheit zu erkennen und zu ehren, schreibt Freud. Für diesen letzten Gedanken noch ein paar Minuten. Wächter des Schlafs, Wächter unserer geistigen Gesundheit. Damit haben wir das Modell für die von Freud ja behauptete Parallelität von Traum und Wahn. Auch in den Psychosen ist seine Annahme, bricht wie im Schlaf die Zensurschranke ein. Überspitzt gesagt, müssen wir also folgern, die Tatsache des Schlafs schützt uns in gewisser Weise davor, nicht verrückt zu werden. Die schlafend erlebte Unordnung ist die harmlosere Form der Psychose, die aufgrund einer permanenten inneren Dynamik gleichwohl permanent droht. Der Schlafzustand, heißt es bei Freud, garantiert die Sicherheit der zu bewachenden Festung. Das hier wäre, also dieser Gesamtkomplex wäre die zu bewachende Festung. In der Behandlung wiederum wird die Abwehrarbeit des Traumes gleichsam rückbuchstabiert, eben weil der Analytiker die Festung betreten muss, um die verkapselte Wunde im Inneren, irgendwo im Keller, in den Grüften dieser Festung zu finden. Die Deutung ist Rückgang in die Kindheit. Die im Traum zumindest partiell aufgehobene Realitätsprüfung bietet gleichsam, so erklärt sich auch die Rolle des Traums für die Therapie, aber eben diese Einstiegspforte in diese Festung hinein oder dann eben in diese Abgründe hinein. Und im Gelingensfall setzt die Deutung eine vergangene Realität frei, beziehungsweise verhilft der vergangenen Realität zur therapeutisch betreuten Wiederbelebung oder Reproduktion und Abfuhr, wie Freud das dann nennt. Fassen wir die Konsequenzen aus Freuds Modell unter unserer Fragestellung nach der Wirklichkeit zusammen. So heißt dies erstens, der Traum ist nur ein Sonderfall. Die Traumbildung im Schlaf zeigt uns das Funktionieren des gesamten psychischen Apparates an, der allerdings im Wachzustand, solange wir gesund sind, eben ohne große regressive Effekte oder gar Halluzinationen oder dergleichen, in die Vergangenheit zurückweisende Bilder, problemlos der Zensur gehorcht und deswegen klar, gegenwarts- und handlungsorientiert funktionieren kann. Geordnet sozusagen. Das ist die Zensurschranke, die funktioniert, so wie Freud das ausgedrückt hat. Im Traum, im Schlaf, wird diese Zensurschranke etwas reduziert zum Schutz des Schlafzustandes. Ein Teil der Energie wird dann aber zurückgeleitet. Die Psychose, das war der Fall, in dem diese Zensurschranke zusammenbricht und sozusagen das, was hier passiert, bruchlos, also ohne sozusagen das andere einer Realität, das psychische Innenleben erfasst. Die Differenz zwischen dem, was außerhalb dieses Balkens liegt und dem, was im Bereich der Erinnerung und der Mechanismen, die da ihr Werk zu vollenden suchen, liegt, diese Differenz ist im Fall der Psychose vollständig aufgehoben, im Falle des Traums ist sie sozusagen auf eine raffinierte Weise reguliert. Eine Hälfte der Energie läuft zurück. Der Schlafzustand sichert die harmlose Abfuhr der unbewusst angetriebenen Erregung, wofür die Zensur aber eben diesen Schlafzustand zu bewachen hat. Das allerdings heißt, dass wir, was den psychischen Apparat im Ganzen angeht, das ist jetzt die philosophische Perspektive, eine abenteuerliche Konsequenz zulassen müssen. Wenn wir uns diese drei Zustände dieses Apparates vorstellen, der Wachzustand, der Schlaf- und Traumzustand, und der psychotische Zustand. Wir haben nämlich offenbar, die Zensur zeugt davon, so etwas wie einen nicht bewussten Realitätssinn, der uns gleichsam im Schlaf das Schlafen vom Wachen unterscheiden hilft. unwissentlich, nicht bewusst natürlich, unbewusst. Freud formuliert diese Überlegung ausdrücklich. Ich muss die Folgerung ziehen, dass wir den ganzen Schlafzustand über ebenso sicher wissen, dass wir träumen, wie wir es wissen, dass wir schlafen. Also von irgendwoher muss sich ja diese Differenz zwischen Wach und Schlaf, das Einsetzen dieser spezifischen, schlaftypischen Form von Zensurierung steuern. Beginn und Aufwand dergleichen. Daraus folgt aber die Überlegung, die Frage, schlafen wir im Schlaf also überhaupt? Beziehungsweise inwiefern schlafen wir im Schlaf? Schläft nicht vielleicht nur das Bewusstsein? Und was ist das, was dann nicht schlafen kann? Von dessen Gnaden sozusagen wir tagsüber dann nur über ein Bewusstsein verfügen. Sind wir nicht vielleicht, wie so etwas, also im Bild gesprochen, so wie hinter der Differenz von Schlaf und Wachsein in einem irgendwie anderen, etwas merkwürdigen Sinne permanent anwesend? Und wäre diese Anwesenheit und die Ökonomie dieser Anwesenheit eigentlich die Ebene, auf der sich der Unterschied zwischen seelischer Gesundheit und seelischer Krankheit abspielt? Dass etwas in uns gleichwohl, diese lebenspraktische Aufteilung in Wachwirklichkeit und Schlaf im Tagesrhythmus, nämlich ordentlich zu leisten vermag, wäre ja diese Differenz zwischen seelischer Gesundheit und seelischer Krankheit. Und von woher wird diese Balance oder diese Differenz organisiert? Wäre der Traum im Schlaf tatsächlich in einem so radikalen Sinne ein anderes Wachen, dass es letztlich ohne den Schlafrhythmus und die Wertung des Traums als Traum, die unbewusst erfolgt, aber funktionieren muss offensichtlich und die wir ja vielleicht erlernen, gar nichts anderes als ein einziger gleichförmiger, unbewusster Hintergrundzustand gegeben, der sozusagen nur auf der Vorderbühne so etwas wie das Wachbewusstsein einerseits und das Traumphänomen andererseits aus sich heraus entlässt und im Falle der Erkrankung unter Umständen eben auch psychotische Zustände. Das sind die Spekulationen, die Freud mit diesem Modell natürlich nahelegt. Ihm war klar, dass es eine sehr rigide Modellierung war und dass sie sehr vorläufigen heuristischen Charakter hatte. Aber es ist immerhin unter unserem Gesichtspunkt der Frage nach der Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit eine sehr radikale und durchaus schlüssige Logik, die Freud hiermit nahelegt. Ich fasse jetzt noch kurz zusammen und komme beim nächsten Mal auf dieses komplizierte Thema noch ein bisschen zurück. Erstens, der Traum ist Wunscherfüllung. Diese Grundformel lässt sich mit Freud noch konkreter explizieren. Das Traummaterial besteht aus erinnerten Tagesresten, dem manifesten Trauminhalt auf der einen Seite, und an den manifesten Elementen des Traumes hängt weitere verborgene Vergangenheit. Bestimmte latente Wünsche und, wie Freud es nennt, Traumgedanken. Diese lassen sich mit Hilfe des Assoziationsverfahrens Stück für Stück entziffern. Entziffern mit dieser doppelten Modellierung einerseits Schrift, so etwas wie eine Schrift oder Sprache, andererseits Bild, Bildelemente. Zweitens, zum Verständnis der Traumgedanken gelangt man nicht reibungslos. Die Psychoanalyse ist vielmehr immer eine Widerstandsanalyse, gegen einen Widerstand an, denn der Traum ist selbst Resultat einer Kompromissbildung zwischen verborgenem Begehren einerseits und den Belangen einer rigiden Zensur, welche die Schwelle zum Bewusstsein bewacht und zugleich, müssen wir sagen, verweist auf den Schlaf und die Regulation, den Schutz des Schlafs als eine Phase, in der wir nicht wachbewusst sind und befristet einer anderen inneren Ökonomie gehorchen. Drittens, Freud unterscheidet vier Mechanismen der Traumarbeit, also der inneren, dieser kompromissbildenden Arbeit, deren Resultat der Traum ist. Die Verschiebung von Bedeutung auf brisante oder von brisanten auf weniger brisant erscheinende Elemente. Zweitens die Verdichtung, also das Überladen von wenigen Einzelbestandteilen eines manifesten Traums mit vielfachen Bedeutungen, die sogenannte Überdetermination des einzelnen Elements. Dann drittens die symbolische Vertauschung, Eine Form der Verschiebung, in der ein harmloseres Traumelement ein anderes brisantes regelrecht ersetzt. Und schließlich die sekundäre Bearbeitung, also die unwillkürliche Ergänzung und nachträgliche Anreicherung des Traumes im Moment des Aufwachens und der Fixierung. In diesem letzten Fall handelt es sich um wachtraumartige Zusätze, die den Trauminhalt zusätzlich entstellen und ebenfalls der Zensur gehorchen. Viertens. Freud fasst die an der Traumbildung beteiligten Instanzen zu einem quasi räumlichen Modell der Psyche zusammen, einem modellhaften psychischen Apparat. In dessen Zentrum steht das Unbewusste, das System UBW, wie er das abkürzt, das alle Eindrücke durchqueren, das aber auch unser Gedächtnis verwaltet, und zwar jenseits des bewussten Erinnerungsakts. Das System VBW, also vorbewusst, wird kontrolliert durch eine Zensur. Und es ist die Durchtrittspassagestation, Passagezone hinein ins Bewusstsein. Diese Instanz der Zensur wird Freud später Über-Ich nennen. Fünftens. Denkt man die verschiedenen Funktionen des psychischen Apparates zusammen, so arbeitet das Bewusstsein oder Ich im Wachen wie im Schlaf, gleichsam mit gefiltertem Material. Was aber vor allem im Schlaf, in dem keine realitätsgebundenen Aktivitäten stattfinden und die psychische Energie in die Erinnerung regressiv zurückfließt, gleichsam zu autonomen Wahrnehmungen unter massiver Beteiligung des Systems Unbewusstsein, wie auch des Zensurdrucks, zu führen scheint. Eben das ist der Traum. Sechstens, der Traum wiederum ist Wächter des Schlafs. Im Regelfall kann er verhindern, dass wir aufwachen, und so verhindert er auch, dass wir an den herandrängenden Eindrücken und dem Begehren einer aus der Sicht des Unbewussten stets unvergangenen Vergangenheit krank werden. Sprich, die Selbstkontrolle und den Realitätsbezug verlieren. Denkt man die verschiedenen Momente zusammen, so arbeitet das Bewusstsein oder Ich im Wachen wie im Schlaf, gleichsam mit gefiltertem Material. Was aber im Schlaf, in dem keine realitätsgebundenen Aktivitäten stattfinden, gleichsam zu diesen autonomen Wahrnehmungen führt und dem System Unbewusstsein wie auch dem Zensurdruck diese spezifische für den Traum, der aber selber eine regulatorische Funktion hat, Erscheinungsform gibt. Ja, so kann man sagen. Also man kann ja nicht sagen, dass wir bewusst träumen. Aber wir haben diese Art von Sensation und Erscheinungen in der Nacht. Soweit für heute. Danke für die Geduld. War ein bisschen lang.